Anhang zu Kapitel 8. Im Folgenden finden Sie eine kurze Beschreibung von drei Technologien, die von Bitcoin verwendet werden. Hashing ist ein Prozess, der jeden beliebigen Datenstrom als Eingabe übernehmen und in einen Datensatz fester Größe, bekannt als Hash, mit einer nicht umkehrbaren mathematischen Formel transformieren kann. Anders ausgedrückt ist es einfach, diese Funktion zu verwenden, um einen uniform großen Hash für jedes Datenstück zu erzeugen, aber es ist nicht möglich, die ursprüngliche Datenfolge aus dem Hash zu bestimmen. Hashing ist für den Betrieb von Bitcoin unerlässlich, da es in den digitalen Signaturen, Proof of Work, Merkle-Bäumen, Transaktionsidentifikatoren, Bitcoin-Adressen und verschiedenen anderen Anwendungen verwendet wird. Das Hashing ermöglicht es im Wesentlichen, ein Datenstück in der Öffentlichkeit zu identifizieren, ohne etwas über diese Daten preiszugeben, wodurch sicher und zuverlässig festgestellt werden kann, ob mehrere Parteien dieselben Daten haben. Public-Key-Kryptographie ist ein Verfahren zur Authentifizierung, das auf einer Reihe von mathematisch verwandten Nummern basiert. Einem privaten Schlüssel, einem öffentlichen Schlüssel und einer oder mehreren Signaturen. Der private Schlüssel, der geheim gehalten werden muss, kann einen öffentlichen Schlüssel erzeugen, der frei verteilt werden kann, da es nicht möglich ist, den privaten Schlüssel durch Untersuchung des öffentlichen Schlüssels zu bestimmen. Diese Methode wird für die Authentifizierung verwendet. Nachdem jemand seinen öffentlichen Schlüssel veröffentlicht hat, kann er einige Daten hashen und dann diesen Hash mit seinem privaten Schlüssel signieren, um eine Signatur zu erstellen. Jede Person mit den gleichen Daten kann den gleichen Hash erstellen und sehen, dass er zum Erstellen der Signatur verwendet wurde. Dann kann sie die Signatur mit dem öffentlichen Schlüssel vergleichen, den sie zuvor erhalten hat, und sehen, dass die beiden mathematisch verwandt sind, was beweist, dass die Person mit dem privaten Schlüssel die vom Hash erfassten Daten signiert hat. Bitcoin verwendet Public-Key-Kryptographie, um einen sicheren Werteaustausch über ein offenes, ungesichertes Netzwerk zu ermöglichen. Ein Bitcoin-Inhaber kann nur dann auf seine Bitcoins zugreifen, wenn er die dazugehörigen privaten Schlüssel besitzt, während die damit verbundenen öffentlichen Adressen weit verbreitet werden können. Alle Netzwerkmitglieder können die Gültigkeit der Transaktion kontrollieren, indem sie überprüfen, ob die Transaktionen, die das Geld senden, vom Eigentümer des richtigen privaten Schlüssels stammen. Bei Bitcoin existiert als einzige Form des Eigentums nur das Eigentum an den privaten Schlüsseln. Peer-to-Peer-Netzwerk ist eine Netzwerkstruktur, in der alle Mitglieder gleiche Privilegien und Verpflichtungen untereinander haben. Es gibt keine zentralen Koordinatoren, die Regeln des Netzwerks ändern können. Node-Betreiber, die mit der Funktionsweise des Netzwerks nicht einverstanden sind, können ihre Meinung anderen Mitgliedern des Netzwerks weder aufzwingen, noch ihre Privilegien außer Kraft setzen. Das bekannteste Beispiel für ein Peer-to-Peer-Netzwerk ist BitTorrent, ein Protokoll für den Online-Austausch von Dateien. Während in zentralisierten Netzwerken die Mitglieder Dateien von einem zentralen Server herunterladen, der sie hostet, laden die Nutzer in BitTorrent die Dateien direkt voneinander herunter, aufgeteilt in kleine Teile. Sobald ein Benutzer ein Stück der Datei heruntergeladen hat, kann er zu einem Bereitsteller für diese Datei werden, sodass andere es von ihm herunterladen können. Mit diesem Design kann sich eine große Datei relativ schnell verbreiten, ohne dass große Server und eine umfangreiche Infrastruktur für die Verteilung erforderlich sind und gleichzeitig vor der Möglichkeit geschützt werden, dass ein Single Point of Failure den Prozess gefährdet. Jede Datei, die im Netzwerk geteilt wird, ist durch einen kryptografischen Hash geschützt, der leicht überprüft werden kann, um sicherzustellen, dass alle Nodes, die sie teilen, sie nicht beschädigt haben. Nachdem die Strafverfolgungsbehörden gegen zentrale File-Sharing-Websites wie Napster vorgegangen waren, bedeutete die dezentrale Natur von BitTorrent, dass die Strafverfolgungsbehörden sie niemals abschalten könnten. Mit einem wachsenden Netzwerk von Nutzern weltweit machte BitTorrent zu einem gewissen Zeitpunkt etwa ein Drittel des gesamten Internetverkehrs weltweit aus. Bitcoin verwendet ein Netzwerk ähnlich wie BitTorrent, aber während in BitTorrent die Netzwerkmitglieder die Daten teilen, die einen Film, ein Lied oder ein Buch bilden, teilen sich die Netzwerkmitglieder in Bitcoin das Ledger aller Bitcoin-Transaktionen. Kapitel 9. Wofür ist Bitcoin gut?